SWR 2 Hörspiel. Es war zum Verrücktwerden. Inspektor Ganimard von der Pariser Polizei hatte gegen Arsène Lupin keine Chance. Lupin war ihm wieder mal entwischt. Und er war sich so sicher gewesen, dass er ihn kriegen würde. Diese dumme Geschichte mit dem Lotterieschein und der entführten Tochter. Und dann die Ermordung des Baron d'Autrec und das Verschwinden des blauen Diamanten. Er hatte keine Beweise, aber er war sich sicher, dass auch das auf Lupins Konto ging. Und wer war die blonde Dame, die jedes Mal auftauchte und wieder verschwand? Lauter ungelöste Fälle. Ganimard musste sich eingestehen, dass er Hilfe brauchte. Er dachte an jemanden, der Lupin ebenbürtig war. Und ebenbürtig war ihm nur einer, der große Meisterdetektiv auf der anderen Seite des Kanals in London, der mit seiner Kombinationsgabe die schwierigsten Fälle löste, Herlock Sholmes. Ganimard ließ sich den Namen auf der Zunge zergehen. Ja, Sholmes würde es mit Lupin aufnehmen. Seine Stunde. Er kommt und berichtet von seinen Abenteuern jede Nacht. Er liebt die Normandie wie ich. Die weichen Hügel, die Steilküste, den Wind hier am Meer in Etretat. Er wird immer hierher zurückkehren. Ich warte auf ihn in meinem Arbeitszimmer, wo er mir diktiert, was meine Feder niederschreibt. Arsène Lupin gegen Herlock Sholmes. Das Duell der Meister. Nach dem Roman Arsène Lupin contre Herlock Sholmes von Maurice Leblanc. Übersetzung aus dem Französischen und Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Erster Teil. Sind Sie da? Lupin? Arsène Lupin, setzen Sie sich. Erzählen Sie, wie Sie Inspektor Ganimard an der Nase herumführten. Wie war das mit dem versteckten Lotterieschein? Würden Sie mir glauben, wenn ich sage, es war ein Zufall? Ein Zufall? Mein lieber Lupin. Doch. Aber als die Sache dann ins Rollen kam, habe ich mir einen Spaß daraus gemacht. Und ein bisschen Geld ließ sich auch damit verdienen. Seien Sie nicht so bescheiden. Immerhin eine halbe Million. Ja, eine halbe Million. Aber das hat sich erst später herausgestellt. Vielmehr interessierte mich der... Bonjour. Bonjour, Monsieur. Kann ich Ihnen helfen? Dieser Schreibtisch hier. Ja. Ein sehr schönes Stück aus Mahagoni mit besonders vielen Schubladen. Das wäre etwas für meine Tochter zum Geburtstag. Was soll er denn kosten? 90 Francs. Das halte ich für übertrieben. Ich zahle Ihnen 60. 65? Und er gehört Ihnen? Gut. Hier haben Sie meine Adresse. Lassen Sie ihn mir bringen. Sehr wohl, Monsieur. In einer Stunde wird er bei Ihnen sein. Meine Tochter wird sich freuen. Auf Wiedersehen, Monsieur. Auf Wiedersehen. Monsieur, suchen Sie etwas Bestimmtes? Was kostet der Schreibtisch hier? Der ist verkauft. Etwa an den Herrn, der gerade rausgegangen ist? Genau. Wie viel hat der Herr dafür bezahlt? 65 Francs. Das ist nicht so viel, Monsieur. Er ist zwar alt, aber ein schönes Stück. Monsieur, entschuldigen Sie. Ja, bitte? Sie haben gerade einen Schreibtisch gekauft. Ja, ein Geburtstagsgeschenk für meine Tochter. Ihre Tochter hat sich genau so einen Schreibtisch gewünscht? Nein, den habe ich zufällig bei dem Trödler hier gefunden. Ach, dann würde sie auch einen anderen nehmen. Sicher, aber jetzt habe ich ja diesen und der ist sehr praktisch. Würden Sie ihn gegen einen ebenso praktischen, aber weniger alten eintauschen? Unsinn, was soll das? Ich beabsichtige nicht zu tauschen. Ja, ich biete Ihnen das Doppelte vom Kaufpreis. Nein! Das Dreifache? Hören Sie auf! Ich verkaufe nichts, was mir gehört. Monsieur Gerbois war Mathematiklehrer am Lyzeum und hing sehr an seinen Besitztümern, deren Umfang nicht ganz zu seiner Zufriedenheit ausfiel. Da seine Tochter mit einer gewissen Anmut und Wohlgestalt gesegnet war, hoffte er auf eine gute Partie und hielt die Augen offen, wenn sich unter den Herren in seiner Umgebung ein Kandidat mit geeignetem finanziellen Hintergrund präsentierte. Nun, Suzanne, bist du zufrieden mit deinem neuen Schreibtisch? Oh, Papa, mehr als zufrieden. Er ist wunderbar. Ich habe gestern noch die Schubladen gesäubert und sie mit meinen Briefen und dem Schreibpapier gefüllt. Hortense und ich haben die Messingbeschläge geputzt. Sie glänzen wie Gold. Ich weiß gar nicht, wie ich ohne ihn habe auskommen können. Nun, das ist gut, dass dich das Geschenk freut. Komm, wir gehen nach oben. Ich zeige dir, wie gut sich der Schreibtisch in meinem Zimmer macht. Schön, gehen wir hinauf. Nein! Was ist, Kind? Der Schreibtisch ist weg. Wie kann das sein? Ein Schreibtisch kann nicht verschwinden. Aber er ist verschwunden, Sie selbst. Man hat ihn gestohlen. Ich rufe die Polizei an. Ja. Völlig unerklärlich. Einfach verschwunden. Nein, ich war heute Morgen nicht zu Hause. Ich bin Lehrer und unterrichte am Lyzeum. Meine Tochter. Aber die war unterwegs, um Besorgungen zu machen. Kommen Sie? Ja, gut. Wir erwarten Sie in einer halben Stunde. Monsieur Gerbois, ich bin Inspektor Ganimard von der Pariser Polizei. Guten Tag, Monsieur. Sagen Sie mir, wie kann ein Schreibtisch am helllichten Tag verschwinden? Und warum? Die erste Frage kann ich Ihnen beantworten. Wir haben Ihre Nachbarn befragt und die haben gesehen, wie heute Morgen ein Spediteur mit einem Lastwagen vor ihrem Garten gehalten hat. Sie schöpften keinerlei Verdacht und so konnten die Kerle das Möbelstück ungehindert hinaustragen. Ihr Dienstmädchen war wohl nicht im Haus? Hortense? Nein, sie hat für das Mittagessen eingekauft. Und Sie, Mademoiselle, haben Sie nachgesehen, ob sonst noch etwas fehlt? Das ist ja das Merkwürdige. Es wurde kein Schrank geöffnet, keine Schublade durchwühlt. Es fehlt nicht das Geringste. Nicht einmal den Beutel mit Goldstücken, den ich auf meinen Schreibtisch gelegt hatte, haben Sie mitgenommen. Er befindet sich auf meinem Nachttisch. Offenbar waren die Diebe nur an diesem Schreibtisch interessiert. Aber wer bringt sich denn in Gefahr für so ein wertloses Ding? Wir werden es herausfinden. Bestimmt war in einer Schublade mit doppeltem Boden ein Schatz versteckt. Deshalb wollte der Mann mir den Schreibtisch abkaufen. Welcher Mann? Nach, ein Mann ist mir hinterhergelaufen, als ich aus dem Trödelladen kam. Er wollte den Schreibtisch unbedingt haben. Ich sage dir, in dem Schreibtisch befindet sich ein Vermögen. Ach, Papa, was redest du denn? Und außerdem, was sollten wir denn mit einem Vermögen anfangen? Mit so einer Mitgift könntest du eine gute Partie machen. Papa, ich will doch gar keine Partie. Philipp würde mir... Kein Wort mehr über diesen armseligen Philipp. Ich verbiete dir noch... Monsieur, unsere Untersuchungen sind vorerst abgeschlossen. Schreiben Sie mir die Adresse von dem Trödler auf, wo Sie den Schreibtisch gekauft haben. Wenn es Ergebnisse gibt, melden wir uns bei Ihnen. Auf Wiedersehen, Monsieur. Mademoiselle. 2 Wochen vergingen, ohne dass Monsieur Gerbois und seine Tochter Nachricht von der Polizei erhielten. Der Trödler war verhört worden. Er bestätigte die Aussage von Monsieur Gerbois, dass es einen weiteren Interessenten gab, konnte aber glaubhaft versichern, dass er keinen der beiden Herren je vorher gesehen hatte. Inspektor Ganimard legte den Fall wegen Geringfügigkeit zu den Akten. Ein wertloser Schreibtisch, eine Bagatelle. Aber tief im Innern hörte er wieder diese verflixte Stimme. Er kannte die Stimme. Sie saß wie ein Stachel in ihm und bohrte sich in sein Fleisch. Ganimard, tu viens trop tard. Du kommst zu spät. Ganimard, du kriegst mich nicht. Inspektor Ganimars Eingebung sollte nicht trügen. Der Fall war keineswegs abgeschlossen. Im Hause Gerbois gab es erneut Aufregung. Monsieur Gerbois war mit der Abendzeitung nach Hause gekommen, machte es sich im Sessel bequem und begann zu lesen. Da ihn die Politik nicht interessierte, blätterte er die Seite um. Aufmerksam las er eine dick gedruckte Überschrift. Dritte Ziehung der Presselotterie. Die Nummer 514 der Serie 23 gewinnt 1 Million Franc. 514 Serie 23? Das ist mein Los. Ich habe mir die Nummer doch in mein Notizbuch geschrieben. Hier. Ja, wie ich gedacht habe. 514 Serie 23. Ich habe gewonnen. Aber wo ist das Los? Ah ja, ich habe es in das Kästchen mit den Briefumschlägen gelegt. Aber wo ist das Kästchen? Es ist nicht mehr an seinem Platz. Suzanne! Suzanne! Ja, Papa? Erinnerst du dich an das Kästchen, das immer auf meinem Schreibtisch stand? Welches Kästchen? Das mit den Briefumschlägen. Natürlich, Papa. Du hast es mir an dem Abend gegeben, als der Schreibtisch gebracht wurde. Ich hatte dich um Briefumschläge gebeten. Ja, und wo ist es jetzt? Ich habe es in eine Schublade gelegt. In eine Schublade des Schreibtisches, der... Ja, der am nächsten Tag gestohlen wurde. Nein. Was ist los, Papa? Mein Los, die Ziehung der Presselotterie. 1 Million. Ich habe gewonnen. Das Los war in dem Kästchen. Und das hat jetzt der Dieb? Nein, nein, das werde ich nicht zulassen. Die Million gehört mir. Ich werde ein Telegramm an die Bank schicken und meine Ansprüche anmelden. Und dann gehe ich zu Inspektor Ganimard. Es kann doch nicht sein, dass ein Dieb auch noch belohnt wird. So. An den Direktor der C&F-Bank. Bin der rechtmäßige Besitzer des Loses Nummer 514. Loses 514 Serie 23a. Und gehe mit allen gesetzlichen Mitteln gegen jeden vor, der Ansprüche auf die Gewinnsumme erhebt. Gerbois. So, das geht sofort durch den Telegrafen. Zur gleichen Zeit ging bei der Bank ein weiteres Telegramm ein mit folgendem Wortlaut. Nummer 514, Serie 23, ist in meinem Besitz. Arsène Lupin. Inspektor Ganimard lagen beide Telegramme vor, als Monsieur Gerbois ihn im Kommissariat aufsuchte. Nun hatte er die Gewissheit, dass hinter dem Coup sein alter Widersacher Lupin steckte. Die Bank hatte bereits Ermittlungen angestellt und herausgefunden, dass das Gewinnlos an einen Artilleriehauptmann ausgegeben worden war, der kurz danach tödlich verunglückte. Seine Kameraden hatten ausgesagt, dass der Hauptmann das Los vorher aus einer Laune heraus an einen Freund verkauft hatte. Dieser Freund bin ich. Ich habe das Los von Hauptmann Bessy gekauft. Da sind Sie leider in einer Beweisschuld, Monsieur. Die Bank zahlt nur an denjenigen, der das Los besitzt. Oder haben Sie noch andere Beweise? Ja, einen Brief vom Hauptmann, in dem er den Kauf bestätigt. Ja, dann bringen Sie ihn her. Der war mit dem Los zusammengeheftet. Und befand sich also auch in dem gestohlenen Schreibtisch. Ja. Da werde ich Ihnen nicht helfen können. Dieser verflixte Lupin ist einfach nicht zu fassen. Das Geld wäre die Mitgift meiner Tochter gewesen. Dieser Halunke zerstört mein Leben und das meiner Tochter dazu. 1 Million! Ich persönlich könnte darauf verzichten. Aber Suzanne, ich wusste, dass der Schreibtisch einen Schatz enthielt. Aber Monsieur, das stimmt doch nicht. Ihre Tochter hat, ohne es zu wissen, das Los in den Schreibtisch gelegt. Außerdem hatte die Ziehung der Lotterie noch gar nicht stattgefunden, als der Schreibtisch gestohlen wurde. Also wussten sie nichts von dem Gewinn. Und Lupin konnte es auch nicht wissen. Er wusste es. Davon bin ich überzeugt. Tja, wahrscheinlich haben Sie recht. Heute nun habe ich einen Brief bekommen, der an Dreistigkeit nicht zu überbieten ist. Hier, lesen Sie. Monsieur, ich besitze ein Los, auf das Sie Anspruch erheben. Sie möchten das Los, als dessen rechtmäßiger Besitzer Sie auftreten, einlösen, haben es aber nicht. Was sollen wir tun? Ich bin Fee, ich schlage Ihnen vor, dass wir teilen. Ich bin Fee. Eine halbe Million. Ich schlage Ihnen vor, dass wir teilen. Eine halbe Million für mich, eine halbe für Sie. Das wird uns beiden gerecht. Ich gebe Ihnen 3 Tage Bedenkzeit. Am Freitagmorgen erwarte ich in der Zeitung Echo de France eine Kleinanzeige mit Ihrer Einwilligung zu dieser salomonischen Lösung. Daraufhin erhalten Sie von mir unverzüglich das Los. Das vereinfacht die Auszahlung bei der Bank. Sie werden die Million kassieren und mir auf dem Weg, den ich Ihnen noch mitteilen werde, 500.000 Francs übergeben. Ich würde Ihnen nicht empfehlen, sich zu weigern. Sie würden nur großen Ärger bekommen. Also willigen Sie ein. Hochachtungsvoll, Arsène Lupin. Er verhöhnt mich. Er provoziert mich. Auf keinen Fall lasse ich mich auf so einen Betrug ein. Die Million gehört mir. Helfen Sie mir, Herr Inspektor. Ich tue, was ich kann. Ganimard, tu viens trop tard. Du kommst zu spät. Ganimard, du kriegst mich nicht. Inspektor Ganimard hatte in seinem Leben schon manche Niederlage gegen Lupin hinnehmen müssen. Er hatte es satt, an der Nase herumgeführt zu werden. Wo sollte er nach dem Schreibtisch suchen, in dem das Los versteckt war, das sich nun in den Händen Lupins befand? Und dann müsste auch erst noch bewiesen werden, dass Lupin den Schreibtisch gestohlen hatte. Die Million war für Monsieur Gerbois verloren und er würde auch auf die Hälfte verzichten müssen, wenn er Lupins Vorschlag nicht annahm. Davon war Ganimard überzeugt. Am Freitag sah der Inspektor aus Neugier in den Echo de France, fand aber keine Anzeige von Monsieur Gerbois vor. So ein verbohrter Dummkopf. Am Nachmittag bekam Ganimard einen Anruf, der die Sache erneut ins Rollen brachte. Inspektor Ganimard, was sagen Sie? Ihre Tochter entführt? Seit wann? Warten Sie zu Hause auf mich. Ich bin mit meinen Leuten gleich bei Ihnen. Also, was ist passiert? Seit wann ist Ihre Tochter verschwunden? Sie holt mich für gewöhnlich mittags vom Lyzeum ab, um mich nach Hause zu begleiten. Wir nehmen das Mittagessen gemeinsam ein und heute ist sie nicht gekommen. Vielleicht hat sie etwas anderes vor. Vielleicht macht sie Besorgungen und taucht später wieder auf. Nein, die Nachbarn haben gesehen, wie sie nicht weit vom Haus entfernt in ein Automobil gestiegen ist. Außen am Steuer saß ein Chauffeur und im Innern des Wagens eine blonde Dame, eine sehr blonde Dame. Sie hat Suzanne die Tür aufgehalten. Meine Tochter ist eingestiegen und hat sich neben die Dame gesetzt. Dann ist das Auto weggefahren. Meine Tochter ist mitten am Tag direkt vor unserem Haus entführt worden. Oh, meine arme Tochter. Ich fürchte, Monsieur, die Entführung Ihrer Tochter steht in direktem Zusammenhang mit Ihrer Weigerung, auf Lupins Vorschlag einzugehen. Oder habe ich heute Morgen Ihre Anzeige im Echo de France übersehen? Nein, es gab keine Anzeige. Ich lasse mich nicht erpressen. Nun, ich fürchte, genau das geschieht gerade. Dann bekommt der Halunke also, was er will? Wenn Sie Ihre Tochter wiedersehen wollen, würde ich Ihnen empfehlen, Ihr Einverständnis in die Zeitung zu setzen. Und wer garantiert mir, dass ich meine Tochter zurückbekomme? Lupin ist ein gerissener Gauner und Betrüger, aber er hält, was er verspricht. Es macht ihm Spaß, mit Ihnen Katz und Maus zu spielen. Er wird kommen, und das ist unsere Chance. Wenn Sie ihm das Geld übergeben, schnappen wir ihn. Ich werde Sie von nun an nicht mehr aus den Augen lassen, Monsieur Gerbois. Sie stehen unter Polizeischutz. In Inspektor Ganimard keimte Hoffnung auf. Dieses Mal könnte er Lupin erwischen. Lupin würde sich die Summe von 500.000 nicht entgehen lassen. Und bei der Übergabe? Ganimard musste alles gut vorbereiten. Dann würde Lupin in die Falle gehen. Am nächsten Morgen war in der Zeitung in der Rubrik Kleinanzeigen zu lesen: Bin mit allem einverstanden, lassen Sie meine Tochter frei, Gerbois. Schon am nächsten Nachmittag wurde ihm ein Kuvert überbracht, das das Lotterielos Nummer 514, Serie 23 und den Brief des Hauptmanns enthielt. Unvermittelt begab sich Monsieur Gerbois zur Bank, wo ihm ohne Umstände die Gewinnsumme ausgezahlt wurde. Eine Woche später erhielt er wieder einen Umschlag, dieses Mal mit einer Nachricht. Kurz darauf verließ Monsieur Gerbois mit einer Aktentasche das Haus. Achtung, Männer, da ist er. Es geht los. An einem Kiosk kaufte Monsieur Gerbois eine Zeitung, blätterte sie auf und las. Inspektor Ganimard und seine Männer folgten ihm in gebührendem Abstand. Gerbois nahm die Metro, stieg an der Place de Clichy aus, ging über den Boulevard des Batignolles und bog in die zweite Straße rechts ein, die Rue Clapeyron. Vor der Nummer 25 blieb er stehen. Neben der Klingel war ein Schild angebracht. Maître de Tinan, Advokat. Gerbois sah sich um, klingelte und betrat dann das Haus. Advokat de Tinan. Hier wird das Geld übergeben. Lupin wird kommen, ich bin ganz sicher. Dussy, Guillaume, holt Verstärkung. Alle Männer, die ihr kriegen könnt. Jawohl. Jawohl, Herr Inspektor. Wir umstellen das Haus. Dieses Mal entwischt er uns nicht. Advokat de Tinon? Der bin ich. Und Sie sind Monsieur Gerbois? Ja. Bitte, treten Sie ein. Ich erwarte Sie bereits. Ist er nicht da? Noch nicht. Wird er kommen? Tja, das wüsste ich auch gern. Es ist zumindest ein Risiko. Ist die Polizei Ihnen gefolgt? Ich weiß nicht, ob ich sie abhängen konnte. Aber ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe alles so gemacht, wie er es befohlen hat. Mhm. Die 500.000 Franc habe ich dabei. Aha. Hier, sehen Sie, ich lege das Geld auf den Tisch. Ja. Jetzt ist es an ihm, sein Versprechen zu halten. Um 3 Uhr sollte ich hier sein. Hat es nicht geklingelt? Nein, nein, Sie irren sich. Keine Sorge, Monsieur. Ich kenne Arsène Lupin als Ehrenmann. Er wird nicht kommen. Es wäre Wahnsinn. Er begibt sich nicht in Gefahr. Gott, meine arme Tochter. Ich würde alles hergeben, um sie wiederzubekommen. Die Hälfte genügt mir, Monsieur Gerbois. So ist es ausgemacht. Sie, wo ist meine Tochter? Alles zu seiner Zeit. Lieber Maître, ich kann Ihnen nicht genug danken für die Liebenswürdigkeit, mit der Sie eingewilligt haben, meine Rechte zu vertreten. Ich werde es nicht vergessen. Es ist mir wie immer eine Ehre. Wie sind Sie hereingekommen? Ich habe die Klingel nicht gehört, die Tür ist nicht zugeschlagen. Dennoch bin ich hier. Das ist die Hauptsache. Was haben Sie mit meiner Tochter gemacht? Gedulden Sie sich noch einen Augenblick. Und Ihr Fräulein Tochter wird in Ihren Armen liegen. Oh, wunderbar, das ist ja das Geld. Wir wollen keine Zeit verlieren, Sie gestatten? Halt! Erst meine Tochter. Mein Herr, Sie verkennen mich. Leider ist mein Ruf nicht der beste, zu Unrecht. Nur weil ich gelegentlich zu außergewöhnlichen Maßnahmen greife, misstraut man mir. Dabei bin ich ein Mann von Ehre und von großem Zartgefühl. Aber wenn Sie glauben, ich blöffe, dann öffnen Sie das Fenster und rufen Sie Ihren Freund Gallimard. Der steht draußen mit ungefähr 2 Dutzend Polizisten. Ich schwöre Ihnen, ich habe nichts. Sie haben nichts verraten? Ich glaube Ihnen. Es spielt auch keine Rolle. Und, Monsieur, noch etwas. Nehmen Sie diese 50.000 Francs. Es soll mein Hochzeitsgeschenk für Ihre Tochter sein. Meine Tochter heiratet nicht. Weil Sie ihr Ihre Einwilligung verweigern. Sie brennt darauf zu heiraten. Was wissen Sie davon? Das, was mir die Briefe verraten haben, die im Schreibtisch versteckt waren. So eine junge Liebe hat doch immer etwas Rührendes, nicht wahr? Ach, junge Liebe. Monsieur Lupin, mich würde interessieren, warum Sie sich so nachdrücklich um dieses Möbelstück bemühten. Tja, das will ich Ihnen sagen, lieber Maître. Kaum etwas fasziniert mich so sehr wie französische Geschichte. Aha. Dieser Schreibtisch aus Eiben und Mahagoniholz gehörte Gräfin Maria Walewska, der Geliebten Napoleons, wie Sie wissen. Er stand in ihrem Haus im Bois de Boulogne. Eine der Schubladen trägt die Inschrift Napoleon der Erste, Kaiser der Franzosen. Und darunter sind die Worte eingeritzt: Für dich, Maria. Später ließ ihn Napoleon für Kaiserin Josephine nachmachen, sodass der Schreibtisch, den man heute in Malmaison bewundert, eine Kopie ist, während ich nun das Original besitze. Ich war schon so lange auf der Suche nach diesem Prachtstück. Wenn ich das nur schon beim Trödler gewusst hätte. Ich hätte ihn den Schreibtisch überlassen. Mir ist es völlig egal, wie man mal gehörte. Ich wollte nur ein hübsches Geschenk für meine Tochter. Tja, das ist Pech. Wenn Sie mir den Schreibtisch verkauft hätten, hätten Sie Ihr Los behalten und die Million für sich gehabt. Und Sie hätten meine Tochter nicht entführt. Sie irren sich. Ich habe Ihre Tochter nicht entführt. Wer Entführung sagt, meint Gewalttat. Ihre Tochter ist aber aus freien Stücken mitgegangen. Aus freien Stücken? Ja. Es war ganz einfach, ihr klarzumachen, dass es keine andere Möglichkeit gab, ihren Widerstand gegen die Verbindung Mademoiselles mit ihrem Vetter Philippe zu brechen. Sie müssen verstehen, ein junges Mädchen, das eine Leidenschaft im Herzen nährt, und Sie, ihr Vater, wollen Sie ihr verbieten. Ja, aber Mademoiselle Suzanne hat sich wohl kaum von Ihnen ansprechen lassen. Von mir? Nein. Ich habe nicht einmal die Ehre, Mademoiselle zu kennen. Einer meiner Freundinnen hatte die Freundlichkeit, die Verhandlungen einzuleiten. Seitdem sind Mademoiselle Gerbois und ihre Begleiterin gereist, haben Holland und Belgien auf die angenehmste und für ein junges Mädchen lehrreichste Weise besucht. Aber das wird sie Ihnen selbst erklären. Oh, Suzanne! Endlich habe ich dich wieder! Ja, Papa, ich bin zurück! Darf ich dir Madame Briard vorstellen, die so freundlich war, mich auf eine Reise mitzunehmen? Monsieur, es war mir eine Ehre. Ihre Tochter ist sehr charmant. Ich habe mir Sorgen gemacht. Das war unnötig. Liebe Freundin, ich danke Ihnen, dass Sie das Mädchen wohlbehalten zurückgebracht haben. Warten Sie auf mich. Ich bin gleich bei Ihnen. Natürlich warte ich auf Sie. Und Sie, Mademoiselle, hoffe ich, war nicht allzu unglücklich auf Ihrer Reise. Unglücklich? Ich wäre sogar sehr glücklich gewesen, wenn ich die Gedanken an meinen armen Vater gewesen wären. Ach, dann nutzen Sie die Gelegenheit. Sie ist ausgezeichnet, um mit ihm über Ihren Vetter Philippe zu sprechen. Oh, Papa, ich... Aufmachen, hier ist die Polizei! Oh, der Inspektor wird ungeduldig. Machen Sie auf! Zeit für uns zu verschwinden. Das Haus ist umstellt! Die Flucht ist zwecklos! Sind Sie bereit, liebe Freundin? Gehen wir? Ich bin bereit. Auf Wiedersehen, Maître. Nochmals Dank. Machen Sie auf! Mademoiselle, Monsieur. Wo ist er? Ah, Sie sind gerade gegangen, Monsieur Lupin und die Dame. Er kommt hier nicht raus. Das Haus ist umstellt. Haben Sie an die Hintertreppe gedacht, Inspektor? Und ob, die führt zum Hof. Von dort gibt es nur einen Ausgang, das große Tor. Es wird von 10 Männern bewacht. Jede Wohnung im Haus wird durchsucht. Meine Leute sind schon unterwegs. Er ist wie durch einen Zauber hereingekommen. Er kann sich nicht in Luft auflösen. Das schafft selbst er nicht. Dieses Mal kriegen wir ihn. Er muss noch im Haus sein. Vielleicht hier im Kamin. Inspektor, kommen Sie aus dem Kamin heraus. Sie machen sich ja ganz schmutzig. Inspektor, ich bitte Sie. Aber die Stimme des Advokaten erreichte Inspektor Ganimard nicht mehr. Er war von einem Feuereifer gepackt. Sein Oberkörper steckte in den Tiefen des Kamins. Seine Beine zappelten auf dem Teppich herum. Als er wieder ans Licht kam, war sein Gesicht schwarz, seine Kleidung rußbedeckt. Seine Männer mussten die Suche erfolglos abbrechen. Im ganzen Haus fanden sie keine Spur von Lupin und seiner blonden Begleiterin. 3 Tage und 3 Nächte verbrachte Ganimard im Haus des Advokaten. Dann gab er auf. Lupin war wieder einmal entwischt. Ganimard, tu viens trop tard. Du kommst zu spät. Ganimard, du kriegst mich nicht. Zum ersten Mal tauchte bei Inspektor Ganimard der Gedanke auf, dass er Hilfe benötigte. Es musste ein ebenbürtiger Gegner für Lupin gefunden werden. Aber wer könnte das sein? Ebenbürtig wäre nur der berühmte Detektiv Herlock Sholmes. Aber der saß in London, auf der anderen Seite des Ärmelkanals. Würde er kommen, wenn Ganimard ihn darum bitten würde? Viel Zeit für seine Überlegungen war dem Inspektor nicht vergönnt. Kurz nach dem Desaster in der Rue Clapeyron wurde er spätabends ins Haus des Baron d'Autrec gerufen. Hilfe! Hierher! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Wir kommen ja schon! Ich bin Inspektor Ganimard von der Pariser Polizei. Haben Sie uns rufen lassen? Ja, Monsieur le Commissaire. Es ist etwas Schreckliches passiert. Ich bin Charles, der Diener von Baron d'Autrec. Man hat meinen Herrn getötet, man hat ihn getötet. Wo befindet sich der Tote? Kommen Sie ins Haus. Der Herr Baron liegt in seinem Schlafzimmer. Das ist ein schreckliches Durcheinander. So viel Blut. Dieser Raum ist es. Kommen Sie. Haben Sie nicht gesagt, es ist ein schreckliches Durcheinander? Ja, das ist es. Ich kann nichts dergleichen finden. Das kann die Leiche. Jemand muss da gewesen sein. Der Teppich mit dem Blut ist weg. Der Tote ist immerhin noch da. Ist das da auf dem Bett der Herr Baron Dutrec? Jawohl, Monsieur. Aber die Leiche lag auf dem Boden und daneben ein Brieföffner, von dem Blut tropfte. Und ein blutiges Taschentuch auf dem Tisch. Es sah aus wie nach einem Kampf, umgekippte Stühle, die Wanduhr umgefallen, ein Kristallleuchter in 1000 Scherben zerbrochen. Nun, davon ist nichts mehr zu sehen. Haben Sie den Toten gefunden? Ja, Monsieur. Ich war schon im Bett und bin wieder aufgestanden, um ihm seinen Kamillentee zu bringen. Den bekommt er jeden Abend um diese Zeit. Ich habe mich gewundert, dass Mademoiselle nicht da war. Und im Zimmer war es dunkel, obwohl der Baron doch immer das Licht anließ. Mademoiselle? Die Gesellschaftsdame des Herrn Baron. Mademoiselle Antoinette. Und wo ist diese Mademoiselle Antoinette jetzt? Das ist merkwürdig. Sie ist verschwunden. Ich habe sie gerufen, aber als sie nicht kam, bin ich in ihr Zimmer gegangen. Es war leer. Bestimmt hat der Mörder sie mitgenommen. Entführt. Die Arme. Sie ist so jung und hübsch. Was haben Sie gemacht, nachdem Sie die Leiche entdeckt haben? Ich bin auf die Straße gelaufen und habe die nächste Kutsche angehalten. Ich habe dem Kutscher gesagt, dass ein Mord passiert ist und dass er schnell zur Polizei fahren soll. Dann bin ich draußen herumgeirrt, weil ich Angst hatte, allein ins Haus zurückzugehen. In dieser Zeit muss der Mörder das Zimmer aufgeräumt haben. Noch eins, Charles. Wie lange sind Sie schon in Diensten des Herrn Baron? Seit über 40 Jahren, Monsieur. Ich weiß gar nicht, was jetzt aus mir wird. Und wie lange ist Mademoiselle Antoinette im Haus? Seit 5 Tagen. Der Herr Baron hat sie eingestellt wegen ihrer guten Zeugnisse. Und er war sehr zufrieden. Danke, Charles. Das wär's vorerst. Meine Leute werden hier jetzt alles genau untersuchen. Wenn ich noch Fragen habe, lasse ich sie rufen. Inspektor Ganimard beugte sich über die Leiche. Ein Büschel Haare in der rechten Hand des Opfers. Leuchtend blonde Haare, strahlend wie Goldfäden. Die blonde Dame. Ein Verdacht keimte in ihm auf. Die Besessenheit, mit der er Arsène Lupin verfolgte, führte manchmal dazu, dass er Verbindungen herstellte, die anderen verborgen blieben. Ganimard, tu viens trop tard. Du kommst zu spät. Ganimard, du kriegst mich nicht. Es gab keinen Anhaltspunkt, aber Ganimard wusste sofort, dass auch dieser Fall ihn wieder zu Lupin führen würde. Der Diener des Barons wurde erneut befragt. Sind das die Haare von Mademoiselle Antoinette? Ja, Monsieur. Das ist genau Ihre Haarfarbe. Sehen Sie sich bitte die Tatwaffe noch einmal genau an. Gehört der Brieföffner dem Baron? Ja, Monsieur. Er lag immer auf dem Tisch. Damit hat der Herr Baron seine Buchseiten aufgeschnitten. Sehen Sie sich noch einmal um. Wurde irgendetwas gestohlen? Ich glaube nicht, Monsieur. Was war das Wertvollste, das der Baron besaß? Der blaue Diamant. Der blaue Diamant? Der zur Krone der Könige Frankreichs gehörte? Ja, Monsieur. Er ist sehr wertvoll. Der Baron hatte ihn immer gern am Finger. Er trennte sich nie davon. Der Tote hat an seinem Finger einen einfachen Goldring. Wo ist der Diamant? Tatsächlich. Er ist nicht da. Der Mörder hat ihn wohl gestohlen. Der blaue Diamant. Lupin. Ich bin sicher, es war Lupin. Ganimard, tu viens trop tard. du kommst zu spät. Ganimar, du kriegst mich nicht. Ganimar kannte Lupins Vorliebe für kostbare Steine, besonders wenn sie aus dem Besitz französischer Könige stammten. Dass die blonde Dame, die hier als Antoinette Breard auftauchte, Lupins Komplizin war, daran zweifelte Ganimar keinen Moment. War sie die Mörderin? Ganimar wollte sie fassen, um jeden Preis. Der Gedanke an die blonde Dame ließ ihn nicht mehr los. Er schickte seine Leute aus, um Bahnhöfe und Hotels zu beobachten. Er selbst flanierte über die großen Boulevards, inspizierte Cafés und Boutiquen. Die ungewöhnlichen Methoden, zu denen seine Besessenheit ihn verführte, brachten ihm herbe Reaktionen seitens blonder Damen ein. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, bleiben Sie doch einen Moment stehen. Was fällt Ihnen ein, Monsieur? Ich lasse mich nicht von fremden Männern ansprechen. Madame, Ihre Haare... Wie unhöflich. Monsieur, ich bin verheiratet. Madame, entschuldigen Sie, ich suche eine blonde Frau. Suchen Sie, wo Sie wollen, aber nicht bei mir, Sie Rüpel. Der arme Ganimar verstrickte sich in Missverständnisse und Missgriffe bei seiner unermüdlichen Suche nach der blonden Frau. Eines Tages schien er seinem Ziel aber doch nahe zu kommen. Einer seiner Männer hatte vom Portier des Hotel Ritz einen Tipp bekommen. Im Hotel wohnte eine Dame, die sich als Diamantenhändlerin ausgab. Und die Dame war blond, von einem strahlenden Gold. Sie gehört uns. Ganimar triumphierte. Die Haarsträhne von Antoinette Breard aus der Hand des toten Barons trug er bei sich, als er nachmittags ins Hotel Ritz ging. Ebenfalls dorthin bestellt hatte er den Diener Charles, Monsieur Gerbois und seine Tochter Suzanne. Sie würden die angebliche Diamantenhändlerin als die blonde Dame identifizieren können. Ganimar klopfte an die Zimmertür. Es öffnete ihm eine große, schlanke Frau die Tür. Ihr Haar war goldblond und ihr Gesicht von vornehmer Blässe. Sie wünschen, Monsieur? Inspektor Ganimar von der Pariser Polizei. Sie nennen sich Madame Real? Ich bin Madame Real. Sie handeln mit Diamanten? Ja. Ist es verboten? Handeln Sie etwa auch mit dem blauen Diamanten? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Dann will ich Ihnen auf die Sprünge helfen. Diese Haarsträhne hier. Gestatten Sie, dass ich sie mit Ihrem Haar vergleiche, hat genau Ihre Farbe, wie ich vermutet habe. Sie befand sich in der Hand des toten Baron d'Autrec. Ich verstehe Sie nicht. Ich kenne diesen Herrn nicht. Was hat das alles zu bedeuten? Das bedeutet, Madame, dass Sie die Komplizin und Freundin von Arsène Lupin sind, dass Sie den Baron getötet haben und dass Sie bei der Entführung von Mademoiselle Cherbois eine zentrale Rolle gespielt haben. Sie sind ja verrückt, Monsieur. Sie sind vollkommen verrückt. Nun gut, dann werden Sie jetzt einige Personen wiedersehen. Monsieur Cherbois, kommen Sie herein. Ist das die Dame, die Ihre Tochter zurückgebracht hat, als Sie bei Maître Detinon waren? Nein. Nein? Nein. Die gnädige Frau ist blond, wie die Dame bei Maître Detinon. Sie ist ebenso blass, aber sie ähnelt ihr in keiner Weise. Das kann nicht sein. Holen Sie Ihre Tochter. Suzanne, ist das die Dame, mit der Sie gereist sind? Nein, das war eine andere Dame. Wenngleich genauso blond. Unsinn! Denken Sie nach! Und schicken Sie Charles herein. Das ist nicht Antoinette Breard. Inspektor Ganimard rührte sich nicht mehr. Sein Kopf war gesenkt, sein Blick wirr. Sie müssen entschuldigen, Madame. Es handelt sich um eine bedauerliche Verwechslung. Ich möchte Sie bitten, das Ganze zu vergessen. Pardon, Monsieur. Madame? Hier ist gerade ein Brief und ein Kästchen für Sie abgegeben worden, Inspektor. an Monsieur Justin Ganimard bei Madame Real Hotel Ritz. Merkwürdig. Wer weiß denn, dass ich hier bin? Geben Sie es mir. Es waren einmal eine blonde Dame, ein Arsène Lupin und ein Inspektor Ganimard. Der Inspektor wollte der hübschen blonden Dame, der Inspektor Kragen, wollte der hübschen blonden Dame an den Kragen, aber das wollte der gute ist seine Freundin Lupin nicht, denn die Dame. Welch ein Zufall, dass die blonde Dame einer Diamantenhändlerin mit ebenso goldenen Haaren und einer ebenso blassen Haut glich. Was für ein Einfall, dass der gute Lupin den bösen Ganimard auf diese Fährte setzte. Ich gestehe, dass ich mich köstlich amüsiert habe, und ich bin sicher, wenn Sie sich erholt haben, werden auch Sie herzlich über dieses Abenteuer lachen. Denn Sie haben doch Humor, nicht wahr? Nicht wahr? Und übrigens dieser hübsche Stein. Dieser hübsche Stein ist durch Zufall in meine Hände gelangt. Ich überreiche Ihnen den Stein mit den besten Empfehlungen, Ihr Arsène Lupin. Das ist der blaue Diamant. Ich verstehe nichts mehr. Was soll das Ganze? Lupin will mich verwirren. Meine Kraft ist am Ende. Ich bin nicht mehr in der Lage, gegen ihn zu kämpfen. Ich brauche Hilfe. Noch am selben Abend schrieb Ganimard einen Brief an Herlock Sholmes mit der Bitte, ihm im Kampf gegen Arsène Lupin zur Seite zu stehen. An Mr. Herlock Sholmes, Parker Street, 219, London. Zwei Wochen später traf der englische Meisterdetektiv in der französischen Hauptstadt ein. Er hatte zusammen mit seinem treuen Begleiter Dr. Wilson auf dem Postschiff den Ärmelkanal überquert und den Zug bis zur Gare du Nord genommen. An diesem Abend war Arsène Lupin mit Maître de Tinon, der ihm bei der Übergabe des Geldes behilflich gewesen war, in einem Restaurant in der Nähe des Bahnhofs verabredet. Die beiden Herren saßen in der Brasserie Terminus Nord vor einer großen Platte mit Meeresfrüchten. Wissen Sie, Maître, ich muss dieses Kribbeln spüren. Ich brauche die Gefahr. Ich muss sie atmen wie Luft. Ich muss sie um mich fühlen, wie sie schnaubt, wie sie lauert, wie sie dann näher kommt. Und wenn sie dann da ist, wie ein Sturm, ja, dann heißt es Ruhe bewahren. Sonst ist man verloren. Ein Rennfahrer kennt dieses Gefühl. Aber ein Rennen dauert nur einen Moment. Mein Rennen, das dauert ja das ganze Leben. Ach, ich beneide Sie um Ihre Lebenslust, Ihren Tatendrang. Lieber Lupin, gibt es einen Grund für Ihren Überschwang? Ja, Inspektor Ganimard hat sich Hilfe geholt. Sie meinen Herlock Sholmes? Ich habe darüber in der Zeitung gelesen. Ich muss zugeben, er besitzt Format. Es schmeichelt mir, dass man den berühmten Engländer zu Rate zieht, um mit mir fertig zu werden. Ach, ein Duell mit dem Meisterdenker. Das wird ein Vergnügen. Ich werde mich in Acht nehmen müssen, denn der Bursche ist hartnäckig. Man sagt, er sei gut. Er löse auch schwierige Fälle. Er ist nicht gut. Er ist der Beste. Aber ich habe einen Vorteil. Ich kenne seine Art zu kämpfen, aber eher nicht die meine. Arsène Lupin gegen Herlock Sholmes. Frankreich gegen England. Endlich Revanche für Trafalgar. Der Arme, er ahnt ja nicht, dass ich vorbereitet bin. Was ist mit Ihnen? Sehen Sie die beiden Herren da, die gerade reingekommen sind? Sie meinen den Großen mit dem karierten Anzug und den Kleineren mit der merkwürdigen Mütze? Das ist er. Das ist Herlock Sholmes. Ja, genau. Mit seinem Assistenten Wilson. Oh, was für ein Zufall. Darauf war ich nicht gefasst. Ja, das Schicksal greift immer wieder in unser Leben ein. Lassen Sie mich kurz überlegen, wie wir die Situation am besten meistern. Sie könnten einfach gehen. Er kennt sie doch gar nicht. Aber nein. Dieses unvorhergesehene Zusammentreffen könnte mir einen Vorteil einbringen. Dank meiner Verwandlungskünste wird er mich sowieso nicht erkennen. Ein Bart, eine Perücke und zack, bin ich ein anderer. Mal sehen, wie er reagiert, wenn ich mich ihm vorstelle. Lupin entschuldigte sich bei Maître de Tinon, stand auf und ging direkt auf den Tisch zu, den der Kellner Herlock Sholmes und seinem Begleiter zugewiesen hatte. Der Maître beobachtete das Schauspiel aus geringer Entfernung. Pardon, Sie sind Monsieur Herlock Sholmes? Sholmes. Herlock Sholmes. Oh, verzeihen Sie, der große Meisterdetektiv aus London. Was für ein Zufall, dass wir uns an diesem Ort begegnen. Ich sehe mit Vergnügen, dass Sie bereit sind, sich der französischen Lebensart hinzugeben. Gestatten? Lupin. Arsène Lupin. Ich nehme an, Sie haben meinetwegen den weiten Weg von London hierher auf sich genommen. Sie? Ich könnte Sie festnehmen lassen. Aber was ist denn das für eine Begrüßung? Sie wären im Unrecht. Woher wissen Sie, dass ich tatsächlich das Verbrechen begangen habe, dessen ich verdächtigt werde? Beweisen Sie es mir! Abgesehen davon wäre es eine unschöne Geste. In einem Restaurant sollte man anderes tun, als an Verhaftungen zu denken. Das ist Mr. Wilson, mein Freund und Mitarbeiter. Setzen Sie sich. Sie sind ein kluger Mann. Warum holen Sie nicht Inspektor Ganimard? Wilson, fassen Sie sich. Bis Inspektor Ganimard eintrifft, hätte dieser Gentleman genügend Zeit zu verschwinden. Soll ich ihn an den Stuhl binden? Sie haben ja Humor. Das gefällt mir. Kellner, Soda, Bier und eine Flasche Whisky, bitte. Sholmes sah aus wie ein braver englischer Bürger, der sein Leben mit Buchhaltung verbrachte. Rötlicher Backenbart, glatt rasiertes Kinn, schwerfälliges Aussehen. Wären da nicht die scharfen, lebhaften und durchdringenden Augen gewesen? Sie ließen ahnen, welche Beobachtungsgabe, Hellsichtigkeit und welcher Scharfsinn in ihm steckten. Lupin amüsierte sich sichtlich. Wie lange gedenken Sie zu bleiben, Monsieur Sholmes? Mein Aufenthalt hängt von Ihnen ab. Wenn es von mir abhängt, also ich will Sie nicht aufhalten. Meinetwegen können Sie morgen das Postschiff zurück nach London nehmen. Morgen ist ein wenig zu früh. Ich rechne mit 8 bis 10 Tagen. Länger kann ich mich von London nicht fernhalten. Schließlich warten dort einige Fälle auf mich. Der Diebstahl in der englisch-chinesischen Bank, die Entführung von Lady Eccleston. Ach, Sie glauben, mich in dieser Zeit überführen und verhaften zu können? So ist es. Spätestens in 10 Tagen. Das wird schwierig. Das ist absolut sicher. Wilson kennt meine Methoden. Natürlich fehlen mir wichtige Hinweise. Die Fälle liegen einige Wochen zurück. Inspektor Ganimard hat mich informiert. Über den Diebstahl des Schreibtisches, die Entführung seiner Tochter. Die keine war. Nun gut. Aber da ist noch die Geschichte mit dem blauen Diamanten. Und die Ermordung des Baron d'Autrec. Wäre es indiskret zu fragen, welche Meinung Sie sich aufgrund Ihrer bisherigen Kenntnisse gebildet haben? Ich glaube, dass die Sache weniger verwickelt ist, als es scheint. Sehr viel weniger, in der Tat. Ich denke, hinter den Vorfällen steckt ein einziges Motiv. Das gilt es zu finden. Ganimard glaubt, dass Ihre Fähigkeit zu verschwinden eine Rolle spielt. Er meint, Sie könnten sich in Luft auflösen. Diese Erklärung befriedigt mich nicht. Ich glaube nicht an Wunder. Sondern? Ich glaube, dass der blaue Diamant in Ihrem Besitz ist. Und der, den Sie Ganimard übergeben haben, ist eine Fälschung. Die genauen Zusammenhänge kann ich noch nicht erklären, aber ich werde dahinter kommen. Sie sind ein ungewöhnlicher Mann, Monsieur. In der Tat. Ja, Sie sind ein Wunder an Scharfsinn und Logik. Ach, es genügt, Sie überlegen und zu kombinieren, und das können nur wenige. Glauben Sie nicht auch, dass meine Aufgabe in 10 Tagen erledigt sein wird? Oh, ganz sicher. In 10 Tagen werden Sie die Wahrheit kennen. Und Sie werden verhaftet sein. Nein. Nein? Nein. Um mich zu verhaften, müssten so unwahrscheinliche Umstände und unglückliche Zufälle zusammentreffen, dass ich diese Möglichkeit ausschließen kann. Ja, Umstände, Zufälle. Sie wissen nicht, was die Hartnäckigkeit und die Klugheit eines Mannes bewirken. Monsieur Lupin, in 10 Tagen sind Sie hinter Schloss und Riegel. Monsieur Sholmes, ich bin sehr glücklich über unser Treffen hier. Und ich beneide Sie um einen so kostbaren Mitarbeiter wie Ihren Freund Wilson. Wir werden noch eine Menge Spaß zusammen haben. Ich darf mich empfehlen? Lupin verließ das Lokal, ohne sich noch einmal umzuschauen. Sagen Sie, Wilson, was meinen Sie, warum war Lupin in diesem Lokal? Um zu essen? Sie machen Fortschritte, Wilson. Erstaunlich, wirklich erstaunlich. Jetzt nehmen Sie einen Wagen, begeben sich in unser Hotel und legen Sie schlafen. Es war ein langer Tag. Ich habe noch etwas vor. Zunächst werde ich Inspektor Ganimard aufsuchen. Er leidet unter Schlaflosigkeit. Da wird er die späte Stunde verzeihen. Sholmes ließ sich zu Ganimard ins Kommissariat fahren. Der Inspektor hatte schon auf den berühmten Kollegen aus England gewartet. Dass es bereits nach 22 Uhr war, schien er gar nicht zu merken. Zeitgefühl und ruhiger Schlaf waren ihm abhanden gekommen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr mich Ihre Gegenwart freut, Mr. Sholmes. Ganz meinerseits, lieber Kollege. Wenn ich behilflich sein kann, ich habe da eine Vermutung. Aha. Haben Sie den blauen Diamanten in Verwahrung? Ja, er befindet sich bei uns. Würden Sie ihn mir zeigen, bitte? Ja, sicher. Ich hole ihn. Wo ist meine Lupe? Natürlich, wo sie immer ist. So, bitte. Da ist er. Ein wirklich außergewöhnliches Schmuckstück. Ja. Aha. Tja, das habe ich mir gedacht. Darf ich fragen, was? Dieser Diamant ist falsch. Was? Es ist ein künstlicher Diamant. Nein. Es gibt ein neues Verfahren. Diamantenstaub wird so erhitzt, dass er schmilzt, und wenn diese flüssige Masse erkaltet, haben Sie Ihren Diamanten. Oh. Dank meiner ausgezeichneten Kenntnisse in Chemie und anderen Naturwissenschaften kann ich das mit Sicherheit behaupten. Ja, aber wo ist der echte? Bei Arsène Lupin. Das wissen Sie doch so gut wie ich. Oh, Lupin, ein Albtraum. Ja, mein Lieber. Aber machen Sie sich keine Gedanken. Ich kümmere mich um die Angelegenheit. Und zwar jetzt. Ich weiß auch schon, wo ich beginnen werde. Wissen Sie, Ganimard, ob das Haus des Baron d'Autrec noch bewohnt ist? Ja, soweit ich weiß nicht. Der Diener hat eine neue Anstellung gefunden. Die Erben des Barons haben das Haus leergeräumt und wollen es verkaufen. Legen Sie sich aufs Ohr, Inspektor. Der Fall ist bei mir in den besten Händen. Ja. Kutscher, in die Rue de la Pompe! Arsène Lupin gegen Herlock Sholmes. Das Duell der Meister. Nach dem Roman Arsène Lupin contre Herlock Sholmes von Maurice Leblanc. Aus dem Französischen von Sabine Grimkowski. Erster Teil. Erzähler Rüdiger Vogler. Arsène Lupin Samuel Weiss. Herlock Sholmes Walter Renneisen. Mr. Wilson Hubertus Gerzen. Inspektor Ganimard, Udo Schenk. Monsieur Gerbois, Hans-Jörg Krumpholz. Suzanne Gerbois, Jenny Langner. Maître de Tinon, Klaus Hämmerle. Clotilde d'Estange, Minna Wündrich. Sowie Heinrich Gieskes, Sabine Gronau, Rosi Knoten, Pia Podgornik und Michael Stiller. Ton und Technik, Rolf Knapp und Claudia Peike. Regieassistenz, Konstanze Renner. Komposition und Bandoneon Helena Rüegg. Kontrabass Winfried Holzenkamp. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Regie Stefan Hilsbecher. Produktion Südwestrundfunk 2012. Dramaturgie Uta Maria Heim.